Anlässlich des 22. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung besuchten die Persönlichkeiten der Regierungen, Parteien und Organisationen von Nepal, Bangladesch, Großbritannien, Deutschland und Uganda die TVJK-Vertretungen in ihren Ländern. An den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, in dem sie zusammen sind, legten die Generalsekretärin des Sitka der KP Nepals, Marxismus-Leninismus, Vizeministerpräsidentin und Ministerin für Frauen, Kinder und soziale Wohlfahrt der Regierung Nepals und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise der oben genannten Länder Blumenkörbe und Sträuße nieder und bezeigten ihre Hochachtung. Der gemeinsame Vorsitzende des Rates der Kim Il-sung Kim Jong-il Stiftung, der Generaldirektor der GmbH für Tourismus Jin Li in Hongkong, China, der Chefsekretär des Komitees der Energiestiftung Chunghua und der Präsident des Konzerns Impero schickten an die TVJK-Vertretungen Blumenkörbe. Aus gleichem Anlass fanden in den TVJK-Vertretungen in Kambodscha, Indien und Äquatorialguinea Gedenkveranstaltungen, Seminar, Foto- und Bücherausstellungen und Filmvorführungen statt.